Deutschlandfunk. Deutschland heute. Ein Mann, der mit ziemlich übel zugerichtetem Gesicht im Krankenhaus liegt. Ein solches Foto machte heute zum Beispiel in den sozialen Medien die Runde. Es zeigt Frank Magnitz, den AfD-Landesvorsitzenden in Bremen, der auch Bundestagsabgeordneter ist. Gestern Abend wurde er nach einem Presseempfang in Bremen von Unbekannten attackiert und schwer verletzt. Dass seine Partei dieses Foto von ihm publik macht, das sorgt durchaus für Diskussionen. Es gibt aber auch eine parteiübergreifende Verurteilung dieser Tat, weit über die AfD hinaus. Felicitas Böselager, in Bremen gibt es neue Erkenntnisse zu den Ermittlungen. Bisher geht die Polizei davon aus, dass Magnitz von mindestens 3 vermummten Männern mit einem noch unbekannten Gegenstand niedergeschlagen wurde. Heute hat die Polizei eine Sonderkommission gegründet. Die wird vom Staatsschutz geleitet und sie wollen eng mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten. Weil Magnitz der Landeschef der Bremer AfD ist, geht die Polizei bislang von einer politisch motivierten Tat aus. Aber das Spektrum, aus dem die Täter kommen sollen, können sie jetzt noch nicht benennen. Sie sagen, sie ermitteln in alle Richtungen. Also wirklich neue Erkenntnisse gibt es noch nicht. Und in welchem Zustand befindet sich Magnitz jetzt aktuell? Was weiß man darüber? Magnitz ist ansprechbar und er gibt auch aus dem Krankenhaus heraus schon Interviews. Er hat starke Verletzungen am Kopf und am Knie, wird aber wahrscheinlich Ende der Woche wieder entlassen werden und will dann nächste Woche schon wieder anfangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Magnitz ist seit 2013 AfD-Mitglied, seit 2015 ist er der Landeschef der Bremer AfD und seit 2017 auch Bundestagsabgeordneter. Zu seinen politischen Schwerpunkten im Bundestag gehören Verkehr, Bauen und Wohnen. Und in Bremen spielt er als Landeschef eine wichtige Rolle. Also man kann schon sagen, dass er das Gesicht der AfD in Bremen ist. Und was sagen die Personen hinter ihm im Landesverband zu dieser Attacke gestern? Sie sprechen von einem schwarzen Tag für die deutsche Demokratie und sagen, der Angriff sei das Ergebnis rot-grüner Hetze gegen ihre Partei. Also sie haben angekündigt, die Reaktionen der Politiker anderer Parteien jetzt ganz genau zu beobachten. Sie werfen der Linken, aber auch der SPD und den Grünen vor, dass sie die Antifa unterstützten. Dort verorten sie den Angriff auf Magnitz. Das ist aber, wie eben schon gesagt, noch vollkommen unklar. Ein Sprecher der AfD nannte die Angreifer brutale Schläger. Das könne man an den Verletzungen sehen, die Magnitz erlitten hätte. Aber auch der Bremer Senat hat den Angriff scharf verurteilt. Er nennt die Angriffe feige und sagt, dass wer diesen Weg beschreite, der spalte unsere Gesellschaft und polarisiere. Alle Parteien in Bremen zeigen sich entsetzt über die Tat und lehnen sie ab. Und wenn Sie die politische Stimmung insgesamt so in Bremen sehen, ist das ein Zufall, dass diese Tat dort ausgerechnet passiert ist? Es gab in den vergangenen Jahren schon Angriffe auf die Parteizentrale der AfD in Bremen und einmal auf einen LKW in der AfD bei einem Wahlkampfauftritt von Lucke, dem ehemaligen AfD-Chef. 2013 wurde er von der Bühne gestoßen von Vermummten. Also sowas ist schon mal passiert. Insgesamt ist die Stimmung um die AfD in Bremen angespannt. Also seit September wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Jugendorganisation der AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet, weil es in der Jungen Alternative Bremen den begründeten Verdacht zu rechtsextremen Bestrebungen gebe. Die Junge Alternative ist aber eng verwoben mit der Bremer AfD. Also ihre Mitglieder gehören zum Teil dem Parteivorstand der AfD an. Im Dezember hatte Frank Magnitz selbst der Jungen Alternative nahegelegt, sich aufzulösen. Ihr Vorstand hat sich aber dagegen gesperrt. Und kann man schon absehen, welche Rolle dieser Vorfall bei der Bürgerschaftswahl im Mai bzw. im Wahlkampf spielen könnte? Ja, die Stimmung wird hier jetzt sicher polarisiert sein. Das ist aber jetzt noch schwer abzusehen. Die AfD in Bremen hatte bisher nicht viel Erfolg. Also sie sitzen zurzeit mit einem Abgeordneten in der Bürgerschaft, was aber vor allen Dingen an parteiinternen Querelen lag. Die Partei war nämlich bei der letzten Wahl eigentlich mit 4 Sitzen in die Bürgerschaft eingezogen, hat sich dann aber so zerstritten, dass am Ende nur noch einer für die AfD übrig blieb. Ja, für die Wahlen im Mai hatte sich die AfD vorgenommen, in Fraktionsstärke in die bremische Bürgerschaft einzuziehen. Inhaltlich setzen sie dabei auf die Themen Migration und Eurokritik. In Bezug auf das Land Bremen speziell geht es ihnen vor allen Dingen um innere Sicherheit, Verkehr und Bildung. Also Magnitz fordert zum Beispiel eine Erhöhung der Anzahl der Polizisten. Und in der Bildungspolitik kritisieren sie vor allem die Inklusion und fordern Förderschulen. Wer aber auf die Liste der Bremer AfD kommt, das ist noch nicht klar. Das soll sich in den letzten Januarwochen entscheiden. Und hier in Bremen konkurriert die AfD außerdem im rechten Spektrum mit den Bürgern in Wut. Das ist eine Wählervereinigung, die auch in der Bürgerschaft vertreten ist. Auch ihre Hauptthemen sind die innere Sicherheit und die AfD hofft jetzt, die bisherigen Wähler der Bürger in Wut hinter sich vereinigen zu können.